I want you to turn to 2 Samuel chapter 6 with me. Ich möchte, dass ihr 2. Samuel Kapitel 6 aufschlagt. And we're going to continue in the series on discipleship. Und wir fahren fort in der Reihe über Jüngerschaft. And this is the fourth message on the habits of a disciple. Und das ist die vierte Botschaft über die Gewohnheiten, die ein Jünger hat. We talked about the most foundational habit is to listen. Die grundsätzlichste Eigenschaft ist das Zuhören. Listen to God. Auf Gott hören. If I don't have this habit, wenn ich diese Gewohnheit nicht habe, everything else is in vain. Dann ist alles andere umsonst. I mean, there were people doing great miracles in Jesus' name. Es waren Menschen, gab Menschen, die im Jesu Namen große Wunder getan haben. And Jesus haben. Said, he says, I tell you the truth. Und Jesus sagt, ich sage euch ganz ehrlich, I never knew them. Ich habe sie nie gekannt. Wow, they were never listening. Sie haben nie auf mich gehört. And we're laying foundational habits. Also wir legen jetzt grundlegende Gewohnheiten an. Your character is the sum of your habits. Dein Charakter ist die Summe deiner Gewohnheiten. It's been said, sow a thought. Und es wurde einmal gesagt, sehe einen Gedanken. And reap an action. Und du erntest eine Handlung. Sow an action. Eine Tat. Sehe eine Tat. Reap a habit. Und du erntest eine Gewohnheit. Sow a habit. Sehe eine Gewohnheit. And reap a character. Und du bekommst einen Charakter. Sow a character. Und sehe einen Charakter. And reap a destiny. Und du erntest ein Schicksal. In every aspect of life, no matter what you choose to do. In jedem Aspekt des Lebens, egal wofür du dich entscheidest. Whether it's sports, also ob es jetzt im sportlichen Bereich music, ist oder im musikalischen. Martial arts, whatever. In den Künsten. Whatever a person does. Was immer eine Person auch tut. In order to become like the teacher. Um so zu werden wie der Lehrer, you have to adapt that teacher's habits. Musst du die Gewohnheiten des Lehrers auch für dich annehmen. You cannot be trained to play an instrument. Man kann nicht erlernen, ein Instrument erlernen. And expect to be anything like your teacher. Und erwarten, auch nur in die Nähe deines Lehrers zu kommen. If you don't adapt that teacher's habits. Wenn du nicht die Gewohnheiten, die er hat, auch für dich übernimmst. Habits of practicing and training. Also Gewohnheiten des Übens, des Trainierens. So my character is a sum of my habits. Und so ist mein Charakter die Summe meiner Gewohnheiten. You cannot. What's the word? If you have a bad habit. Wenn du eine schlechte Gewohnheit hast, you can't just get rid of it. Kann man sie nicht einfach so loswerden. You have to replace it. Man muss sie ersetzen. Habits are too powerful. Gewohnheiten sind einfach zu mächtig. So the first one was listening. Also die erste Gewohnheit ist das Zuhören. Then it was to confess with your mouth. Die zweite ist das Bekenntnis mit deinem Mund. The third was to do. Die dritte war die Tat. To do what God tells you to do. Das tun, was Gott dir zu tun gesagt hat. But the key between listening and doing. Aber der Schlüssel zwischen tun, zwischen hören und tun. Is to confess. Ist das Bekenntnis. What are you speaking forth? Was sprichst du aus? I can hear from God. Ich kann etwas von Gott hören. Be speaking negative things. Ich kann aber negative Dinge aussprechen. And then expect to do God's will. Und erwartet dann Gottes Willen zu tun. My mouth will empower me or. It's the word in English. Ent. Is there a depower? Depower. Depower me. Also mein Wort, mein Bekenntnis wird mich entweder ermächtigen oder entmächtigen. Yeah, in German it's easy, right? Do we have depower in English? Anyway, today we're going to add another very crucial habit. Und heute wollen wir noch eine ganz wichtige Gewohnheit hinzufügen. Okay, and we're getting these from 2 Peter chapter 1. Und die kommen alle aus dem 2. Petrusbrief Kapitel 1. Okay, 2 Samuel chapter 6. Aber jetzt 2. Samuel Kapitel 6. We're just going to read a short story about David. Und ich möchte hier eine kurze Geschichte über David lesen. David heard from the Lord in chapter 5. David hat in Kapitel 5 von Gott gehört. In verse 23 he inquired of the Lord. Und in Vers 23 fragt er den Herrn. God spoke to him. Und Gott sprach zu ihm. And David did what God told him to do. Und David hat das getan, was Gott ihm sagte. Then in chapter 6 we can start to read. Und dann in Kapitel 6 fangen wir an. David again brought together out of Israel chosen men. Und David versammelte wieder alle Auserlesenen in Israel. 30,000 in all. 30,000 Mann. He and all his men set out from Bala of Judah. Und David machte sich auf und zog mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Bala. To bring up from there the Ark of God. Um von dort die Lade Gottes heraufzuholen. The Ark of God was this like little custom, this little cabinet that the priests carried through the wilderness. Diese Lade war eben dieser kleine Kasten, die Bundeslade, die die Priester durch die Wüste getragen It represented the presence haben. Of God. Und das repräsentierte die Gegenwart Gottes. The Philistines had this. Und die Philister hatten diese Lade geholt. Die haben sie geraubt. Under Saul's kingship. Und zwar war das unter dem König Saul geschehen. And it was gone, and now David had a chance to bring it back. Und sie war weg, und jetzt hatte David die Gelegenheit, die Lade wieder nach Israel zu bringen. So he took 30,000 men to get it. Und so nahm er 30,000 Mann mit sich. Okay, to bring the Ark of God, which is called by the name of the Lord Almighty, who is enthroned between the cherub that are on the Ark. Also um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, über die der Name des Herrn, der Herrscher, der über den Cherubim thront, ausgerufen you worden have ist. To imagine the excitement. Und ihr müsst euch vorstellen, die Aufregung, the die da Ark geherrscht of God hat. That had been stolen. Ah, die Bundeslade, die gestohlen wurde. We have an opportunity. Jetzt ist die Gelegenheit. We've heard from the Lord. Und wir haben vom Herrn gehört. He gave us a victory. Er hat uns einen Sieg gegeben. Let's get the ark. Holen wir uns die Lade wieder. Who's with me? Wer ist mit mir? I need 30,000 men. Ich brauche jetzt 30,000. Volunteers, Freiwillige let's vor, go. Gehen wir. Let's get the ark back. Holen wir uns diese Lade zurück. So they do. Und so machen sie das. And they get the ark and they, it says, and they set the ark of God on a new cart. Und es steht, sie holten die Lade und stellten sie auf einen neuen Wagen. No old carts. Keine alten Wagen. A new cart. Es musste ein neuer Because Wagen the sein. Ark of God is worthy. Denn die Bundeslade ist würdig. We get a new cart. Get rid of that old junk. Get a new cart here. Gib den alten Wagen weg. Wir wollen einen neuen haben. And they brought it from the house of Abinadab. Und sie führten sie weg vom Haus Abinadab. Which was on the hill. Der auf dem, das auf dem Hügel lag. Uzzah and Ahio, sounds like Ohio. Uzzah and Ahio, sons of Abinadab, were guiding the new ark with the ark of God on it. Uzzah aber und Achio, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen. And Achio was walking in front of it. Und Achio ging vor der Lade her. David and the whole house of Israel were celebrating with all their might before the Lord. Und David und das ganze Haus Israel tanzten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten. With songs and harps and lyres and tambourines and sistrums and cymbals. Zittern, Harfen, Tamburinen, Rasseln und Zimbeln. Just having a great time. Und haben einfach ein großes Fest. Celebrating the presence of God. Feiern die Gegenwart Gottes. Just coming down the road and you could hear them everywhere. Und gehen diese Straße runter, man konnte sie überall hören. Halleluja. And here they come. Verse 6. And when they came to the threshing floor of Nacon, und als sie zur Tenne Nachons kamen, Uzzah reached out and took hold of the ark of God. Da streckte Uzzah seine Hand nach der Lade Gottes aus. Because the oxen stumbled. Denn die Rinder hatten sich losgerissen. The Lord's anger burned against Uzzah because of his irreverent act. Da brannte der Zorn des Herrn gegen Uzzah. Therefore God struck him down and he died there beside the ark of God. Und Gott schlug ihn dort wegen der Unehrerbietigkeit. And suddenly the celebration ended. Und er starb dort bei der Gotteslade. Hallelujah. Und das Feiern kam zum Ende. Uzzah is dead. Uzzah ist tot. And then there was just silence. Und dann war Stille. All these people who were bringing just silence. Like, what's the problem? So, was ist das Problem? What's the problem? We listen to God. Wir hören auf Gott. We were doing God's will. Wir haben das getan, was Gott wollte. We were confessing. Wir haben bekannt. What's the problem here? Wo war hier das Problem? Look, verse 8, and David was angry. Und Vers 8 steht, David wurde ärgerlich. What's the problem? I mean, we did your will. Wo ist das Problem? Wir haben deinen Willen getan. And now one of my men die. Und jetzt stirbt einer meiner Leute. He was angry because the Lord's wrath had broken out against Uzzah. Er war wütend, weil der Zorn Gottes sich gegen Uzzah Verse 9. Erhoben hat. David was afraid of the Lord that und day. David fürchtete sich an diesem Tag and vor dem said, Herrn und sagte, how can the ark of God ever come to us? Wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? It says in 2 Peter, im zweiten Petrusbrief heißt es, that add to your faith virtue. Füge deinem Glauben Tugend hinzu. Now we are assuming that faith is to listen and confess. Und wir nehmen jetzt an, dass Glauben eben zuhören und Bekenntnis bedeutet. We've received the faith. Wir haben den Glauben empfangen. 2 Corinthians 4:13 and we confess. 2. Korinther 4:13 und wir bekennen es. We add virtue. Wir geben Tugend hinzu. Which are praiseworthy acts. Das sind Dinge, die lobenswert sind, gute Dinge. But to the acts. Aber auf diese Taten. It says we must add knowledge. Muss auch Erkenntnis folgen. This is what David didn't have. Und das ist das, was David nicht hatte. And this word how. Und dieses Wort wie typifies knowledge. Steht eigentlich dafür, dass it's Wissen a question that we have to ask. Es ist eine Frage, die wir stellen müssen. We're always going to be faced with. Und wir werden immer wieder damit konfrontiert. When we listen, speak forth and do the will of God. Wenn wir zuhören, dann sprich und tu den Willen Gottes. We will always come to the place. Dann kommen wir immer an den Punkt, where we really don't know how to do what God has asked us to do. Wo wir nicht wirklich wissen, wie wir das tun sollen, was Gott von uns möchte. And we must add knowledge. Und wir müssen Erkenntnis hinzufügen. And we can define knowledge. Und Erkenntnis kann definiert as werden. As secrets of life. Als Geheimnisse des Lebens. You can read Proverbs 2. Da kann man Sprüche 2 lesen. How Solomon says. Wie Salomon sagt, to get knowledge, get understanding. Sich Erkenntnis zu verschaffen, seek it like a treasure. Suche danach, wie nach einem Schatz. Find it. Geh dem nach, such das. Everything you can to find knowledge. Alles, was du tun kannst, um Erkenntnis zu gewinnen. Now, I'll give you an illustration. Ich möchte euch eine Illustration geben. I preached on the street for about almost 20 years. Also ungefähr 20 Jahre lang habe ich auch auf der Straße gepredigt. Here in Vienna. Hier in Wien. And for the first 10, 12, und in den ersten 10 oder 12 Jahren, we had about 12 guys from the church that were preaching on the street. Da waren ungefähr auch 12 aus der Gemeinde insgesamt, die auf der Straße and waren. At one point we were preaching even up to 7 times. Und einmal, also zeitweise war es sogar 7 Mal die Woche. Saturdays we were preaching in Bratislava in the morning and Vienna at night. Samstag am Bratislava in der Früh und am Abend. We preached about 3,000 times. Wahrscheinlich waren es um die 3,000 Mal. On those streets. Auf den Straßen. And I had a lot of experience. Und ich hatte viel Erfahrung. And I had enough experience that I could train the guys that were with me. Und ich hatte genug Erfahrung, dass ich die anleiten konnte, die mit mir waren. And one day. Und eines Tages. An evangelist came. Kam ein Evangelist. He was a street preacher for I think 30 or 40 years. Und er war schon 30 oder 40 Jahre lang ein Straßenevangelist. Und ich hatte von ihm gehört. And then he suddenly was there. Und plötzlich war er eben da. And all our guys were there. Und alle unsere Burschen waren auch he dort. He was standing there. He's from England. Und er ist aus England. His name is Corky Davy. Corky Davy. And he's standing there. He's kind of tall. Und er stand dort. Er ist relativ groß. 65 years old. 65 Jahre. Gray beard. Hat einen grauen Bart. Had worked for BBC. Und hat für BBC gearbeitet. Very intelligent, very, very good orator. Ein sehr gewandter Redner, sehr intelligenter Mann. And a heart that burns for the lost. Und ein Herz, das wirklich brannte für so die Verlorenen. Someone said, "Let me introduce you to Corky Davy." Und so hat jemand gesagt, ich möchte dich Corky Davy vorstellen. Like, hi, Corky Davy. Sagt, hi. I heard a lot about you. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. My name's Rob. Mein Name ist Rob. He said, fine. Und er hat gesagt, I said, would you like to preach? Möchtest du gerne predigen? Oh no. I want to hear you preach. Oh nein, ich möchte, dass du predigst. Okay. Okay, I'll preach. I got experience. I've preaching for 12 years out here. Okay, ich kann das machen. Ich mache das ja schon 12 and Jahre I'll lang. Trust God and I'll just und ich vertraue Gott und in the Lord I'll just preach. Und im Herrn werde ich jetzt einfach so I preached. Sprechen. Und so habe ich gepredigt. After I finished, he came up to me. Wie ich fertig war, kam er auf mich zu. Rob. Er hat gesagt, Rob. Rob, that was smashing. Das war umwerfend. That was smashing. You are an awesome preacher. Du bist ein unglaublicher Prediger. May I critique you? Ich könnte dich. May I? Also kann ich dich mal nehmen? Kritik. Darf ich dich mal kritisieren? May I critique you? Darf ich dich einmal kritisieren? I said yes. Ich sag ja. I said, but let me say this. Aber lass mich eins sagen. You won't offend me. Tell me the truth. Also bitte, das soll mir nicht zu nahe gehen. Sag mir die Wahrheit. You will not offend me. Du wirst mich nicht beleidigen können. Because I've been waiting for this moment. Denn du kannst mir ruhig die Wahrheit sagen. Ich warte nämlich schon I've auf diesen never Moment. Had a mentor. Ich hatte noch nie vorher einen Mentor. What I know, I just know from experience. Was ich weiß, das weiß ich nur aus meiner eigenen Erfahrung. And he said, Rob. Und er hat gesagt, Rob. He said, you hardly mentioned the cross. Er hat gesagt, du hast kaum das Kreuz erwähnt. You never never mentioned the resurrection once. Du hast die Auferstehung auch nicht ein einziges Mal erwähnt. He says, and at the end you had them in your hand. Und am Ende hattest du sie in deiner Hand. And you let them go. Und hast sie gehen lassen. You were so wishy-washy in the end. Du warst am Schluss warst du so wishy-washy. You should have cut their legs out. Du hättest ihnen wirklich die Füße wegziehen sollen. You know what? I loved it. Und ich hab's geliebt. It was like, oh boy, someone is adding knowledge to my doing. Und es war so schön, weil jemand wirklich Erkenntnis zu meiner Tat hinzugefügt hat. And then he demonstrated it. Und dann hat es demonstriert. It was awesome. Und es war unglaublich. And he said, Rob. He said, no one will hand out tracts except you. Er sagt, keiner soll Traktate verteilen außer dir. And all those people will come to the front. Dann kommen nämlich alle Leute nach we vorne. We will have an altar call on the street. Und wir werden einen Aufruf haben direkt auf der Straße. I said, I don't think it'll work. Und ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass das funktioniert. I'll show you. Na, ich zeig dir das. And he showed us. Und hat es uns and gezeigt. You know what? When he left, und als er wieder wegfuhr, we came on the street the next few days later, sind wir ein paar Tage später wieder auf der Straße we gewesen, kind of made a circle, haben einen kleinen Kreis gebildet, and I asked our guys, und ich habe unsere Leute gefragt, are we going to do it the way Corky said to do it? Machen wir das jetzt, wie Corky das gesagt hat? We're going to do it the way we used to do it. Oder so, wie wir es immer gemacht haben. Most of the guys said, und die meisten haben gesagt, let's just do it the way we always did it. Machen wir es einfach so, wie wir es immer gemacht haben. I felt the same way. Und ich war irgendwie auf der gleichen Linie. But then, by the grace of God, I said this. Aber dann, durch die Gnade Gottes, habe ich gemeint. We prayed that Corky would come, that somebody would come and teach us. Wir haben gebetet, dass jemand kommt und uns lehrt. Why don't we just do exactly what he said to do for 3 months? Warum machen wir nicht genau das, was uns gesagt hat, 3 Monate lang? And then we'll decide after 3 months. Und dann nach 3 Monaten werden wir entscheiden, whether we will continue. Ob wir damit fortfahren. That's what we did. Und so machten wir das auch. And it never changed. Und das hat sich nie geändert. Do you know what the problem was? Wisst ihr, wo das Problem lag? It was the uncomfortability or the uncomfortableness of changing a habit. Es war dieses Unwohlsein, das immer kommt, wenn man eine Gewohnheit verändert. It's like, well, this is the way we always did it, and this is the way we know it. Es ist so, so haben wir es immer gemacht und so kennen wir das. To change it will make be effort, and we don't have time. And um das zu verändern, das braucht Energie und Aufwand, das kostet and Zeit. And experimenting and mistakes and. Und da muss man experimentieren und macht Fehler dabei. Let's just do it the way we did it, aber machen wir es einfach so, wie wir es immer gemacht and this haben. Is the problem. Und da liegt das Problem. With doing, im Tun. When we first do something, wenn wir zuerst etwas machen, we just do it and we're like, wow, we did it. Dann freut man sich und sagt, wir haben es geschafft. But we can always do it better. Aber man kann es immer besser machen. The first time is fun. It's great. Das erste Mal macht Spaß und es ist großartig. But if we stop there, aber wenn wir dort stehen bleiben and we plateau, und auf so ein Plateau gelangen, now this is the problem with all the habits. Dann ist das Problem, das mit allen Gewohnheiten ist. We are so amazed at listening, wir sind so überwältigt von vom Zuhören, we just stay there. Dass wir auf unserem Niveau bleiben. Don't rock the boat. This is great. Schüttelt bloß das Boot nicht. So ist es wunderbar. I never knew you could listen to God. Ich habe nie gewusst, dass man auf Gott hören kann. But don't stay there. Aber bleib nicht dabei. Okay, what do I do? Okay. Begin to confess what God is speaking. Was kommt als nächstes? Beginn das auszusprechen, was Gott zu dir because spricht. What you're speaking is not from God. Denn was du sprichst, kommt nicht von Gott. And power comes out of your mouth. Und die Kraft, die kommt aus deinem Mund. Okay. Okay. And then with effort we make a new habit of confessing. Und dann mit einer gewissen Anstrengung bekommen wir eine neue Gewohnheit des Bekenntnisses. I remember getting up. I got up one morning and I said to my wife, oh, eines Morgens bin ich aufgestanden, ich kann mich erinnern, ich habe zu meiner Frau gesagt, my lungs are killing me. Diese Lungen, die bringen mich um. And I said, I'm never gonna get better. Und ich habe gesagt, mir wird es nie besser gehen. And she said, don't you confess that. Und sie hat gesagt, also das sollst du nicht sagen. Don't you confess that. Das soll nicht dein Bekenntnis sein. That's not right. That's wrong. Das ist nicht richtig. Das ist nicht Gott, der das sagt. So was bekennt man nicht. You're absolutely right. Und ich habe gesagt, ja, stimmt, du hast völlig recht. I was just stupid. Ich war ein Idiot. We need to be like that with each other. Und so muss man miteinander umgehen. Right? So that we can begin to do what God wants us to do. Damit damit wir damit anfangen können, was Gott uns tun machen möchte. We need to add knowledge. Man muss Erkenntnis hinzufügen. We need to add the secrets of life. Und wir brauchen, dass diese Geheimnisse des Lebens to what we're doing. Die hinzugefügt werden zu dem, was wir tun. And if you don't remember anything from this message, remember this. Und wenn von dieser Botschaft nichts hängen bleibt, das eine sollt ihr euch merken. Knowledge means Erkenntnis oder Wissen bedeutet get help. Oder Erkenntnis bedeutet sucht ihr Hilfe. Get help. Sucht ihr eine the Hilfe. Greatest, the highest principle. Das höchste Prinzip in a healthy church, in einer gesunden Gemeinde, in a healthy person, auch in einer gesunden Persönlichkeit, in a healthy organization, in einer gesunden Organisation, a healthy family, oder einer gesunden Familie. Number one on the top, das, undisputed principle, das allererste, das wichtigste Prinzip is get help. Ist, dass man sich Hilfe sucht. But what hinders us from getting help? Aber was hindert uns daran, Hilfe zu suchen? Pride. Es ist der Stolz. Self-will. Und der Eigenwille. We go right back to the very beginning of the series. Und so geht man wieder ganz in den Anfang dieser Predigtserie. The cost of discipleship. Die Kosten der Nachfolge. It's going to cost you two things. Denn es kostet dich, haben wir gesagt, zwei Dinge. It's going to cost you your pride. Es kostet dich deinen Stolz. And your self-will. Und deinen Eigenwillen. And right here it comes back in again. Und hier kommt es wieder mit hinein. We are too proud to get help. Wir sind zu stolz, um uns Hilfe zu suchen. We're our own church. Wir sind eine eigenständige we can Gemeinde. Figure this out. Wir können das selbst herausfinden. Yeah, sure, you can figure it out. Natürlich kannst du es herausfinden. For the next 300 years. Wenn du 300 Jahre Zeit sure, hast. Sure, if you have 300 years of time. Wenn du 300 Jahre hast. You can figure out how to have a good marriage. Kannst du herausfinden, wie es funktioniert, eine gute Ehe zu führen. If you have 700 years. Und wenn du 700 sure. Jahre Zeit hast. But ja. Why reinvent the wheel? Aber warum das Rad neu erfinden? Why not get outside help? Warum sich nicht Hilfe von auswärts suchen? Now this has to become a habit. Und das muss eine Gewohnheit werden. That we never stop learning. Dass wir nie aufhören, Lernende zu sein. Everybody knows Bill Gates, right? Jeder kennt den Bill Gates. I think he's worth like $60 billion now. Und ich glaube, er ist 60 Milliarden Dollar schwer. I was reading about him on the internet. Und ich habe im Internet etwas über ihn gelesen. And he says that his number one principle and number one reason why he is successful. Und er sagt, der erste Grund, warum erfolgreich ist, the spearhead of his philosophy. Also das ist wirklich die Speerspitze seiner Philosophie, and warum er so erfolgreich ist. What he permeates through his organization. Und was wirklich da in seine Organisation ein- und durchdringen lässt, three words. Sind drei Worte. Never stop learning. Hör nie auf zu lernen. Never. Nie. And recently he said we're just at the beginning of what we're going to do. Und vor kurzem hat er erst gesagt, wir stehen erst am Anfang von dem, was wir noch tun werden. He had a simple vision as a young man. Er hatte als junger Mann eine ganz einfache Vision. And it was this. Und die war folgende. That there would be a computer in every household and every business. Dass es in jedem Geschäft, in jeder Firma und in jedem Haushalt einen Computer gibt. Something unthinkable. Und das war etwas Undenkbares. Unthinkable. Undenkbar. And they pursued it. Und sie sind aber dem nachgegangen. And they never stopped learning. Und haben nie aufgehört zu and they lernen. Still don't stop learning. Und die hören immer noch nicht auf but zu lernen. Luke chapter 16, verse 8 says, aber Lukas 16, Vers 8 the people sagt, of the world are oftentimes so much wiser than the children of light. Die Kinder der Welt sind oft klüger als die Kinder des Lichts. They don't stop learning, but we do. Denn sie hören nie auf zu lernen, aber wir hören auf. We just plateau. Wir kommen auf so ein Plateau. Hey, this is great. Und sagen, hey, right so here. Ist es super. Wonderful. We Großartig. Do and we learn. That's great. Großartig, wir tun, wir lernen. Let's leave it right there. Und hier bleiben wir. But if we leave it even there with learning, aber selbst wenn es im Lernen auf diesem Niveau bleibt, Paul says in 1 Corinthians 8 that knowledge puffs up. Dann schreibt Paulus in 1. Korinther 8, dass Erkenntnis aufbläht. There's two problems at least that we face with these habits. Und da gibt's mindestens zwei Probleme, die wir mit diesen Gewohnheiten the haben. The first one is that we're plateauing. Das erste Problem ist, dass wir auf ein Plateau gelangen. We like it and we just stay there. Und es uns dort gefällt und wir darauf bleiben. And we build a city there and we just stay und right wir there. Eine Stadt auf dieses Plateau stellen und uns dort wohlfühlen. I'm not risking anything. Ich riskiere jetzt nichts mehr. I've never listened, now I listen and that's all I'm going to do. Ich habe nie vorher zugehört, ich habe jetzt zugehört und jetzt bleibe ich da. So we stop adding. Und so hören wir auf, hinzuzufügen. Number two, und das Zweite, we are adding, wir fügen hinzu, but we are separating what we're adding from what we had previously. Aber wir trennen das, was wir hinzufügen, von dem, was wir schon vorher hatten. So now I'm a doer. Und jetzt bin ich zwar einer, der was tut. I didn't even know that I could be a doer. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich ein Mensch der Tat sein kann. So now I stop confessing. Und so höre ich jetzt auf zu bekennen. Ich höre auch auf zuzuhören, because I'm so into doing. Weil ich jetzt so in diesem Tun drinnen bin. And the whole thing crumbles. Und das Ganze zerbröselt wieder. It's progressive. Es ist zwar progressiv. And they are all connected. Und wir sind alle miteinander verbunden. Now, I play tennis since I was probably 8 years old or so. Seit ich ungefähr 8 bin, spiele ich Tennis. And I mean, I was pretty good. Und ich war recht gut darin. I won some trophies. Habe ein paar Trophäen gewonnen. I was the best in my town. Und in meiner Stadt war ich der Beste. Aber es waren 500 Leute in der Stadt. Still counts. Aber es zählt trotzdem. And, then I met this guy from Russia. Und dann habe ich diesen Mann aus Russland kennengelernt. Pastor Vasily. Pastor Vasily. Two-time Russian champion. Und er war zweimal russischer Meister. Friend of what's his name? Kafelnikov, friend of his. Und ein Freund von Kafelnikov. Was actually better than Kafelnikov. Eigentlich war er sogar besser als er. So that Kafelnikov was lazy, never practiced. Also der Kafelnikov war faul, hat nie trainiert. He just was extremely talented. Und er war wirklich sehr talentiert. And he won the championship twice. Und er hat eben zweimal diese Meisterschaft gewonnen. So he wants to play with tennis with me. Und so möchte er eben jetzt mit mir Tennis spielen. We're very good friends. Und wir sind gute Freunde. And he says, Pastor Rob, just come to the net. Und er sagt, Pastor Rob, komm mal vor ans Netz. And just hit the ball over, just very lightly. Und schlag den Ball einfach so ganz leicht über das Netz. That's all I want you to do. Das ist alles, was ich möchte, dass du tust. Now backhand. Und dann die Rückhand. We stayed there for like 7 minutes. Und ungefähr 7 Minuten lang haben wir das so gemacht. He says, now take one step back. Und dann hat er gesagt, jetzt mach mal einen Schritt zurück. Let's do it again. Okay, machen wir es wieder. He said, put your shoulder forward. Er sagt, schieb die Schulter nach vor. Dip the elbow. Den Ellbogen etwas runter. 5 minutes later, take a step back. 5 Minuten später sagt er, mach noch einen Schritt zurück. He says, now move your left foot more. Jetzt beweg deinen linken Fuß etwas mehr. We did that all the way until we got to the back line. Und wir haben das gemacht, bis wir beide hinten auf der Grundlinie standen. I learned more in that 2 hours. In diesen 2 Stunden habe ich mehr gelernt. Than I did in my whole life. Als ich in meinem ganzen Leben gelernt habe. Und ich glaube, ich bin 3 Stufen aufgestiegen. Also ich konnte Tennis spielen, wo ich es mir nur vorher erträumen konnte. He worked me. Und er hat mich wirklich da durchgearbeitet, durchgeführt. I shot the same shot like 20 times in a row. Und ich habe den gleichen Schlag 20 Mal hintereinander because gemacht. Because he was so perfect in his accuracy. Weil er eben so perfekt war in seiner Zielgenauigkeit. This is what it means to add knowledge. Und das ist es, was es bedeutet, Erkenntnis hinzuzufügen. It's somebody else's knowledge. Es ist das Wissen, das ein anderer hat. I need help. Ich brauche Hilfe. I need someone to come in and help me. Ich brauche, dass jemand kommt und mir hilft. Or I'm gonna do the same thing, which is okay. Oder ich mache das Gleiche wie immer, was ja okay ist. But the same way is not okay. Aber in der gleichen Art und Weise das zu tun, ist nicht okay. We will always have church services. Es wird immer einen Gottesdienst geben in der Gemeinde. But there's a better way. Aber es gibt immer einen besseren Weg, das zu tun. Ever figure it out. Aber vielleicht finden wir es nie raus. A better way to reach people. Eine bessere Möglichkeit, um Menschen and zu erreichen. Still feed the flock. Und trotzdem eben die Gemeinde still have wonderful worship. Zu bedienen und einen wunderbaren Lobpreis zu but haben. We may never figure it out. Vielleicht finden wir das nie heraus, wie das geht. Unless someone comes in from the outside, bis nicht jemand von außen hereinkommt, who has been through these things, der diese Dinge schon durchgemacht hat, and says, let me just give you a secret, und sagt, ich möchte euch ein Geheimnis verraten. Let me tell you something that took me a long time to learn. Ich möchte euch etwas sagen, was mich sehr lange gebraucht hat, Jesus was walking. He was walking with his disciples through a cornfield. Und Jesus ging mit seinen Jüngern durch ein Kornfeld. And it was a Sabbath. Und es war an einem Sabbat. And they were hungry. Und sie waren hungrig. So they started to break some of the corn off and eat it. Und so haben sie angefangen, ein paar Ehren abzurupfen und sie auszunehmen und zu kauen. And the Pharisees saw it and they said, why do your disciples eat on the Sabbath? Und da waren Pharisäer und die haben das gesehen und haben gesagt, warum arbeiten deine Jünger am Sabbat? This is forbidden. Das ist verboten. And Jesus said, did you not read what David did? Und Jesus antwortete, habt ihr nicht gelesen, was David getan hat? When he was hungry, als er hungrig war. Now he and his men went into the place where the sacred bread was, and da gingen er und seine Männer in das Heiligtum hinein, da wo die Brote lagen, die Schaubrote. That was only for the priests, und die nur für die Priester bestimmt and waren. They ate it. Und sie haben von diesen Broten gegessen. And then he says, if he says, go and learn. Und er hat gesagt, geh hin, was es eben bedeutet, Barmherzigkeit zu haben und nicht einfach nur Opfer zu bringen. Because if you knew what it meant, denn wenn ihr wüsstet, was das bedeutet, you would not have condemned the innocent. Dann hättet ihr nicht die Unschuldigen verdammt. Now they were doing something for God. Sie haben etwas für Gott getan. But they were condemning the innocent, aber sie haben Unschuldige verurteilt, because of a lack of knowledge. Weil ihnen eine gewisse Erkenntnis and Jesus gefehlt said hat. This at the end. Und am Schluss sagt Jesus, it's not wrong, es ist nicht falsch, to do good on the Sabbath. Gutes am Sabbat let me zu give tun. You a secret here, guys. Ich möchte euch ein Geheimnis sagen. I know you are the great teachers of Israel, ich weiß, dass ihr die großen Lehrer seid in Israel, but you seem to have plateaued in your learning. Aber es scheint so, dass ihr irgendwie auf ein Plateau gelangt seid. Let me in give eurer you a secret of life here. Ich möchte euch ein Lebensgeheimnis and verraten. Never forget this. Und vergesst das niemals. It is not forbidden to do good on the Sabbath. Es ist nicht verboten, am Sabbat Gutes so if your zu tun. Oxen falls into a hole, also wenn also dein Ochse in eine Grube fällt, God wants you to pull it out. Dann möchte Gott, dass du ihn wieder herausziehst. If your child needs help, und wenn dein Kind Hilfe braucht, God wants you to help them. Dann möchte Gott, dass du ihm if hilfst. Your neighbor needs something, und wenn dein Nachbar etwas braucht, it's not forbidden to do good on the Sabbath. Dann ist es nicht verboten, Gutes zu tun am and for Sabbat. Me to heal, and then the Lord healed somebody. Und dann hat der Herr jemanden geheilt, to prove the point. Um da eben das noch zu bekräftigen. Now, this is a habit we really underestimate. Und das ist eine Gewohnheit, die wir wirklich unterschätzen. Because there's so many things that we do in life where we've plateaued. Weil es so viele Dinge im Leben gibt, wo wir auf ein gewisses Niveau gekommen sind. In marriage. In unserer Ehe zum Beispiel. Ah, I've been married 19 years. I know everything naja, about marriage. Ich bin 18 Jahre verheiratet, ich weiß alles über die Ehe. Should we ask your wife? Sollen wir deine Frau fragen? How much you know about marriage? Wie viel du Ahnung hast von einer Ehe? Oh, come on, I know everything. I mean, what's there to know? Ich meine, was gibt's jetzt noch zu wissen? Should I ask your wife how she feels? Soll ich deine Frau fragen, wie sie darüber denkt? It's so easy to plateau. Es ist so leicht, sich mit einem Niveau zufrieden zu geben. And no longer be willing to learn. Und nicht mehr willig sein, dazu we zu lernen. We should never ever stop learning. Ja, wir sollten nie aufhören zu lernen. But now this is a habit that we have to form. Aber das ist eine Gewohnheit, die man bilden muss. And we need to learn from at least three things. Und wir müssen mindestens drei Dinge lernen. Never stop learning from the scripture. Nie aufhören zu lernen von der Schrift. People who say I know the Bible. Leute, die sagen, ich kenne die Bibel. You don't know anything about the Bible. Da muss man sagen, du weißt nichts über die Bibel. Studying it for 30 years. Ich bin seit 30 Jahren lese und sometimes I feel like I'm still in Sunday school. Und manchmal komme ich mir vor, als wäre ich noch in der Sonntagsschule. It just goes deeper and deeper and deeper es geht immer and tiefer deeper und tiefer and deeper und tiefer. And you think, wow, Lord, help me. I'm not even worthy to open this book. Und sag, Herr, hilf mir, ich bin nicht mal würdig, dass ich dieses Buch aufmache. Feel like I'm in first grade. Ich fühle mich wie in der ersten Klasse. Never stop learning from the scripture. Hör nie auf, aus der Schrift etwas Joshua zu lernen. 1:8. Josua 1, Vers 8. Never let the book leave your mouth. Lass das Wort nie aus deinem Mund weichen. Your confession. Das Buch, dein Bekenntnis. And you will succeed in all that you do. Und du wirst in allem Erfolg haben, was du tust. Number 2, never stop learning from people. Zweitens, hör nie auf, von Leuten etwas zu lernen. You can learn from your enemies. Und man kann auch von seinen Feinden lernen. I came out of my house yesterday, 2 days ago. Vor 2 Tagen ging ich aus meinem Haus. And the neighbor was there with their dog. Und da war der Nachbar und sein Hund. And I started talking to them, telling them about the event we're having soon. Und da habe ich ihm zum Sprechen angefangen, auch über die Dinge, die in der Gemeinde stattfinden werden. 22-year-old girl or so. Sie ist glaube ich so 22 Jahre alt. And she said, "You know what I'm going to do with my dog?" Und sie hat gesagt, weißt du, wissen Sie, was ich mit meinem Hund machen werde? I'm taking my dog up to the Pflegeheim. Ich bringe meinen Hund hinauf ins Pflegeheim, to minister to the old people, um dort den alten Menschen zu dienen, to let my dog minister to them, damit mein Hund diesen Leuten dienen kann und damit sie Liebe erfahren. I said, you know what I'm doing? Und ich habe gesagt, wissen Sie, was ich mache? I'm taking my dog to the orphanage. Meinen Hund werde ich ins Waisenhaus mitnehmen. I just got that idea just now. Diese Idee ist mir gerade jetzt gekommen. Yeah. I just learned how to serve. Und ich habe mir gedacht, ich habe es gerade gelernt. From a 22-year-old. Von einer 22-jährigen gelernt. Doesn't know the Lord. Die den Herrn nicht kennt. Yet. Noch yet, nicht. Yet. I just learned something from someone. Ich habe gerade etwas von jemandem gelernt. And I'm going to implement it. Und ich möchte das einbauen. We can learn from anybody. Man kann von jedem etwas lernen. But especially from people who have been on the way longer. Besonders von Leuten, die schon länger auf dem Weg sind. How much we rob ourselves of the secrets of life. Und wie viel wir uns berauben eigentlich dieser Geheimnisse. Because we're just too proud. Weil wir zu stolz sind. To get help. Um unsere Hilfe zu suchen. Get help. Hilfe. You're not going to figure it out yourself. Get help. Du wirst es nicht alleine herausfinden können. Such dir Hilfe. Your marriage isn't working. Get help. Deine Ehe funktioniert nicht richtig. Such dir Hilfe. Your business doesn't work. Get help. Und im Geschäft läuft's nicht so gut. Such dir Hilfe. Well, get help. Naja. Humble yourself and get help. Demütige dich und such dir Hilfe. But then I'll have to tell people that I got help. Aber dann muss ich ja Leuten sagen, dass ich mir Hilfe holen musste. What kind of example is that? Was für ein Beispiel stellt das wohl dar? My children will know I got help. Und dann wissen meine Kinder, dass ich hilfsbedürftig yeah, bin. Then they'll get help. Naja, dann werden sie sich auch Hilfe what's suchen. The problem? Wo ist das Problem? Get help. Such dir Hilfe. And the third thing, und das Dritte, we can learn from, we never stop learning from the scripture. Hör nie auf, eben aus der Schrift zu lernen. From people, von Menschen zu even lernen. From their bad example. Auch von ihrem schlechten Vorbild. Things you never want to do. Dinge, die du nie tun willst. Wow, I never want to do that. Das will ich nie tun. The consequences. Oh. Die Konsequenzen, die damit zusammenhängen. Number three, und drittens, learn from your circumstances. Lerne aus deinen Umständen. Every circumstance we go through, we should be asking God. Durch jeden Umstand, durch den wir durch müssen, sollten wir Gott fragen. What can I learn from this? Was kann ich jetzt daraus lernen? What are you trying to teach me? Was versuchst du mich jetzt zu lernen? It's not my wife. Es ist nicht meine Frau. The children. Und es geht auch nicht um it's die Kinder. Not the dog. Oder den Hund. It's not the boss. Oder den Boss. What do you want to teach me? Was möchtest du mich lehren? Please show me. Und zeig mir das bitte. This has to be a habit. Und das muss eine Gewohnheit because werden. Because it's not a habit. Weil es keine Gewohnheit ist. We just wander on that one level forever. Wir bewegen uns einfach auf diesem einen Niveau bis in alle Ewigkeit. And we just keep doing the same thing over and over and over and over. Wir machen das Gleiche immer und immer und the same way. Because we cannot imagine that there's a better way to do it. Und tun es immer auf die gleiche Weise, weil wir uns nicht vorstellen können, dass es eine bessere Art gibt. Because if there was, I would have figured it out, denn right? Wenn es die gäbe, dann hätte ich schon rausgefunden. Wrong, wrong. 300 years, maybe you'll figure it out. 300 Jahre Zeit, dann findest du es vielleicht heraus. Why do I have to figure everything out? Warum muss ich alles herausfinden? I can learn it from somebody else. Ich kann es doch auch von jemand anderem erlernen. Let's pray. Wir wollen beten. Lord Jesus. Herr Jesus. Thank you for being our great mentor. Danke, dass du unser großer Mentor bist. You were always learning from the Father. Du warst immer ein Lernender vom Vater. You never blamed anybody. Hast nie jemanden die Schuld gewesen. Even when you were crucified. Selbst als du gekreuzigt wurdest. You said, Father, forgive them. Hast du gesagt, Vater, vergib ihnen. They don't know what they're doing. Sie wissen nicht, was sie tun. Maybe you're here this morning. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und fühlst dich irgendwie stecken geblieben auf irgendeinem Level. Und das geistliche Leben dreht sich einfach nur durch. Let's pray this morning. Wir wollen heute Morgen beten, that God would speak to us. Dass Gott zu uns spricht. Maybe where we could get help. Vielleicht wo, von wo wir Hilfe herbekommen who we could können. Ask to help us get help. Wen wir bitten könnten, der uns hilft. Maybe there's somebody here this morning. Und vielleicht ist heute Morgen jemand da. And if you died, wenn du stirbst, where would you go? Sterben würdest, wo kämst du hin? Jesus came and died for us. Jesus ist gekommen und für uns gestorben. To help us. Um uns zu helfen. Help us get to heaven. Um uns zu helfen, in den Himmel zu kommen. To forgive our sins. Uns die Sünden zu vergeben. To be our savior. Unser Erretter zu sein. John the Baptist confessed. Johannes der Täufer hat bekannt, this is the Lamb of God, das ist das Lamm Gottes, who takes away the sins of the world. Das hinwegnimmt die Sünden dieser Welt. Pray with me for a moment. Bitte mit mir einen Augenblick. Maybe the worship team can come up right now, yeah. Just pray with me and say, God. Bitte mit mir und sag, Gott. Forgive me. Vergib mir. Help me. Hilf mir. Help me, please. Hilf mir bitte. I humble myself before you. Ich beuge mich vor dir. Help me. Hilf mir. Show me the way. Zeig du mir den Weg. Bring someone into my life. Bring jemanden in mein Leben. Who can help me? Der mir helfen kann. Say, God, forgive me and cleanse me. Sprich einfach, Gott, vergib mir, reinige mich. God, forgive me. Vergib mir, Gott.